Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Bernd Pirat, spannendes Thema heute, aber mein Gast möge sich bitte erst einmal vorstellen. Ja, hallo Bernd, schönen Abend erstmal. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Claudia Hagenschulte, ich bin Sprecherin vom AK Tierschutz NRW und stellvertretende Sprecherin vom AK Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und ich habe mir für heute Abend ein Thema vorgenommen, was vielleicht nicht primär in meinen Bereich fällt, und zwar geht es um das Thema Fracking. Genau, weil Nordrhein-Westfalen ist relativ reich an Gas, wie wir gelernt haben, und es gibt jetzt Begehrlichkeiten, an dieses Gas ranzukommen. Das Blöde ist, dass dieses Gas sich ganz doberweise in Schieferschichten festgefressen hat. Ganz genau, und dafür gibt es das sogenannte Fracking oder, wie es auch so gerne genannt wird, die unkonventionelle Erdgasförderung. Wir haben uns ja in unserem Programm ganz klar positioniert, dass wir das Fracking ablehnen in jeglicher Form, dass wir möchten, dass es verboten wird. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass bei vielen, die noch nicht ganz so lange dabei sind, die die Anti-Fracking-Kampagne im letzten Jahr nicht mitbekommen haben, nicht ganz klar ist, wieso, weshalb, warum. Und deswegen bin ich hier, um einfach mal einen ganz groben Überblick zu geben, wieso wir Fracking, entschuldige bitte den Ausdruck, scheiße finden. Ja, bin ich als Geothermiker zwiegespalten, aber ist egal, können wir dann anders mal drüber reden. Gasfracking. Gehen wir darauf. Ich mach's mal ganz kontrovers. Es ist doch total toll, dass wir Gas haben. Warum fördern wir das nicht und machen damit Energie? Also zum einen ist es noch gar nicht klar, wie viel Gas tatsächlich da ist. Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass dieses Gas nicht so wie das, was zum Beispiel aus der Nordsee gefördert wird, in einer Gasblase unter der Oberfläche liegt, sondern tatsächlich gebunden in dem Schiefergestein, was bis zu 4000 Meter unter der Oberfläche liegt. So, wie kommt man da jetzt dran? Da kommen wir leider nicht dran, indem wir einfach die Schieferschichten aufbohren, sondern wir müssen die aufbohren, dann wird eine Chemikalienlösung in diese Schieferschichten reingepumpt, die bricht dieses Gestein auf, wird dann zusammen mit der Fracking-Flüssigkeit und dem Gas wieder nach oben gespült und dann im Prinzip getrennt. Dabei treten eine ganze Menge Risiken, Probleme auf. Das fängt damit an, dass es so gut wie unmöglich ist, über ca. 4000 Meter eine stabile, dichte Verrohrung aufzubauen. Das heißt, wir haben die Gefahr, dass diese Gase austreten, genauso wie diese Fracking-Flüssigkeit das Grundwasser verseuchen. Wir haben das Problem, dass diese aufgebrochenen Schichten einfach nicht mehr so stabil sind wie das umgebende Gestein. Das heißt, die Schichten sacken in sich zusammen. Wir haben das Problem, dass wir wieder Bergsenkungen haben. Wir haben das Problem, dass das Schwarmbeben nicht nur auslösen kann, sondern tatsächlich auslöst. Ja, soll ich weiter ausholen? Nee, lass uns die Sachen einzeln betrachten. Du sagtest jetzt, es wird eine Bohrung runtergebracht. Das bedeutet, wir machen oben schönes Bohrrigg auf, wie man das so kennt aus Münsterland, wo Salz angebohrt wird. Man hat also schon mal eine große Platzverschwendung an der Oberfläche. Richtig, das ist nicht nur die reine Platzverschwendung an der Oberfläche, es sind auch die Zufahrtswege, die hergestellt werden müssen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine breite Autobahn haben und dann 5 Meter Abfahrt einfach planieren und haben dann da schön unser Fracking-Loch, sondern das ist ein Riesenplatzbedarf, wie du schon sagtest, einmal für die eigentliche Förderstelle, aber auch für die Zufahrtswege. Die müssen bestimmte Mindestbreiten haben, damit die LKWs da fahren können. Es ist mehr oder weniger nicht nur eine optische Verschandlung, es ist auch tatsächlich, sind es Gebiete, die dann zu sind. Die sind zu betoniert, die sind ökologisch tot, ja. Das gut, und man kann dafür natürlich, da man da bohren muss oder Schiefergas ist, keine alten Standorte, wie wir sie in Nordrhein-Westfalen haben, wieder benutzen. Das ist das Problem, denke ich. Man müsste ja, also wirklich genau. Grüne Fläche dafür benutzen. Ganz genau, und das ist richtig. Die alten Kohleschächte, so sie denn noch da sind und nicht durch den Druck des überliegenden Gesteins, wenn wir einen toten Mann, also einen komplett geschlossenen Stollen haben, schon wieder eingebrochen sind, sind dafür leider nicht nutzbar. So, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Man baut das Bohrstation auf, man bohrt dann die 4000 Meter runter, wahrscheinlich noch in einer gelenkten Bohrweise, dass man schön flach in die Schicht reinkommt. Wie viel Druck wird da aufgebaut? Ganz ehrlich, das müsste ich jetzt tatsächlich selber mal eben ganz kurz nachlesen. Super, tolle Gesprächsvorbereitung. Gut, das sind mehrere Megapascal, soweit ich das im Kopf habe. Ja, das ist richtig. Also mit wirklich sehr starkem Druck wird dort aufgesprengt, wirklich richtig gesprengt. Ja, ganz genau. Das Gestein, man muss sich das im Prinzip so vorstellen, als wenn dieses Gestein zerbröselt wird. Ich kenne jetzt die genaue Struktur nicht, wie es anschließend aussieht, aber ein vorher fester Stein wird also zu, ja, Gesteinsmehl sozusagen verarbeitet. Wenn man sich das vorstellt, wir haben mehrere Gesteinsschichten übereinander liegen, die auch stabil sind in der Form, wie sie so sind. Und wir nehmen jetzt eine Schicht aus diesen ganzen Gesteinsschichten raus und brechen diesen Stein auf. Verwandeln den jetzt bildlich gesprochen einfach in groben Kies oder in Sand. Ich denke, dass es dann nachvollziehbar ist, dass diese Schicht einfach nicht mehr stabil ist und dem Druck auch der darüber liegenden Gesteinsschichten einfach nicht mehr standhalten kann. Jeder, der aus dem ehemaligen Bergbaugebiet kommt, der kennt dieses Problem, nennt sich dann Bergsenkungen, sprich die darüber liegenden Schichten brechen in diese geschwächte Schicht rein. Es gibt, ja, es kann zu Gebäudeschäden führen, das kann auch Schwarmbeben auslösen, also tatsächliche Erdbeben. Entschuldige, wenn ich es jetzt ein bisschen laienhaft darstelle, aber ich bin keine Geologin oder sonst was, sondern ich gebe jetzt tatsächlich das wieder, was ich mir selber letztes Jahr im Rahmen der Anti-Fracking-Kampagne da angelesen habe. Ja, ich habe mir das ja mit dem Fracking damals auch nicht durchgelesen, weil das nicht mein Schwergebiet war. Klar, du kriegst, ich kenne das halt über die Schiene Geothermie und den Enhanced Geothermal Systems, die auf demselben System basieren. Du bekommst halt dadurch, dass du diesen Druck aufbaust, das Gestein aufplatzt, wirklich, ich sag mal, Erdbeben. Bei Geothermie in Sulzu waren das in dem Bereich 3 bis 4 auf der Richterskala. Also schon Das wirklich ist, Sachen, die man merkt. ja, wollte ich gerade sagen, das ist merklich, das ist mehr als ein, die Gläser bewegen sich im Wandschrank oder so. Ich komme selber aus einer Bergbauregion, ich kenne das, ich kenne auch die Risse in den Häuserwänden, die dabei entstehen, die Folgeschäden, die dadurch entstehen. Und im Gegensatz zu früher, als es noch die Bergbaubetriebe waren, ist jetzt im Moment überhaupt nicht geklärt, wer in dem Fall dann auch solche Schäden übernimmt. Genau, weil ich sag mal, man kann da, wenn man 4 Kilometer tief bohrt, vielleicht noch mit einer Auslenkung von 2, 3 Kilometern oder mehr, dann nicht mal den Erdbebentrichter feststellen und keine ordentliche Beweissicherung durchführen. Richtig, ganz genau. Aber ich sag mal, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Man pumpt da jetzt mit Hochdruck diesen Wasser-Chemikalien-Cocktail rein und sprengt einfach unkontrolliert irgendwelche Gesteinsschichten auf. Was kann denn da mit dem Wasser und mit dem Gas an sich passieren? Es ist also so, dass diese Lösung dann ja wieder nach oben muss, natürlich, anders kommen wir an das Gas nicht dran. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist die durchschnittliche Fördertiefe liegt bei etwa 4000 Meter. Es ist technisch im Moment nicht möglich, so eine Verrohrung aus einem Stück herzustellen. Geht auch gar nicht. Wenn du dir vorstellst, du hast dann ein 4 Kilometer langes Rohr, funktioniert einfach nicht. Das heißt, es werden einzelne Rohrabschnitte in die Bohrung eingebracht. Das wird mit Beton ummantelt. Jetzt haben wir das Problem, dass Stahl und Beton keine stabile Verbindung eingehen. So, durch diese gerade schon beschriebenen Schwarmbeen, durch die Verschiebung der einzelnen Gesteinsschichten kann es dazu kommen und ist es auch schon bei Probebohrungen dazu gekommen, dass diese Verrohrungen undicht werden, dass sowohl Erdgas als auch diese Fracking-Flüssigkeit austritt und im Grundwasser nachgewiesen werden kann. Einige Bestandteile dieser Fracking-Flüssigkeiten sind so hochgiftig, dass dafür nicht mal mehr Höchstwert, also Grenzwerte bestimmt worden sind, wenn man davon ausgeht, dass sie selbst in kleinsten Dosen gesundheitsschädlich sind. So, Ja, Entschuldige. nö, ist ja gut. Gibt es denn, ich sag mal, das ist jetzt sonst unreingesprochen, ich sag mal, gibt es denn da Erfahrungen mit, wo sowas schon mal vorgekommen ist? Ja, die gibt es. Und zwar in Nordamerika, in den USA, wird im großen Stil gefrackt. Da gibt es auch bei YouTube zum Beispiel ganz in Anführungsstrichen lustige Videos, wo tatsächlich das Wasser, was aus dem Hahn kommt, brennt. Weil da so viel Erdgas drin enthalten ist, dass man es anzünden kann, obwohl das Wasser läuft. Und das finde ich dann schon sehr beeindruckend. Ja, da kann man dann wirklich sehen, dass es einen Kurzschluss zwischen der Gaslager steht und dem Grundwasser gibt, das dann da hochgepumpt wird und direkt verwendet wird. Richtig, ganz genau. Im Moment laufen auch Bohrungen, sowohl in Ostwestfalen-Lippe. Ich habe heute durch Zufall noch mit einem Piraten aus dem Gebiet telefoniert und mich mit dem unterhalten. Das wissen die meisten gar nicht, dass auch in NRW bereits gefrackt wird, genauso wie in Niedersachsen. Das Ganze läuft im Moment unter dem schönen Namen Explorationsbohrungen, also sprich Probebohrungen, und wird mehr oder weniger, ja, hinter vorgehaltener Hand gemacht, sprich wird gar nicht großartig publik gemacht, Entschuldigung. finde ich persönlich also auch eine Sauerei, dass die Leute überhaupt nicht informiert werden, was da in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft läuft. Die sehen die abgesperrten Gebiete, wissen nicht, was da für Bohrungen laufen. Auch das finde ich etwas, was überhaupt nicht geht, dass die Bevölkerung zumindest aufgeklärt werden muss, was da in ihrer direkten Umgebung läuft. Und was uns jetzt zu einem ganz entscheidenden Punkt bringt, dass dieses Fracking nach Gas nicht der Umweltgesetzgebung unterliegt. Richtig, ganz genau. Das Ganze fällt unter das sogenannte Bergbaurecht, was nun auch schon ein klitzekleines bisschen älter ist, wo wir uns ja auch ganz stark dafür einsetzen, dass es reformiert wird. Wie du schon sagtest, es fällt nicht unter das Umweltrecht. Das Problem bei dem Fracking bzw. beim Bergbaurecht ist vereinfacht gesagt folgendes. Du hast jetzt ein Grundstück, unter dem wird ein Erdgas, also ein Schiefergasvorkommen vermutet. So, dann kannst du gezwungen werden, dieses Gebiet zu verpachten. Irgendein Unternehmen, ich nenne jetzt mal ganz bewusst keinen Namen, setzt sich dann drauf, beutet das Gebiet über 15 Jahre aus, hinterlässt dir neben dem Beton, den es dahin gegossen hat, auch die Fracking-Flüssigkeit, die alles andere als sachgerecht entsorgt werden muss. Und du stehst dann da und hast die dankbare Aufgabe, dein Grund, dein eigenes Grundstück dann wieder zu renaturieren. Ja, das freut doch den Häuslebesitzer. Ja, total. Letztendlich ist es also so, dass Bergrecht das Umweltrecht bricht in dem Fall. Und welcher Privatmensch kann sich das schon leisten? Im Endeffekt bleiben die Kosten dafür dann an der Gemeinde, sprich am Steuerzahler hängen. Das ist, ich finde überhaupt keine Worte, wie sehr ich mich auch darüber aufrege. Tja, Gewinne privatisieren, Kosten solidarisieren. Ja, genau. Das ist doch toll. Ich lasse meinen Abfall bei irgendjemandem anderen liegen und du bezahlst dann dafür. Ist das nicht toll? Im Abfallrecht ist das leider wirklich so. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich finde überhaupt keine Worte, zumindest keine, die aufzeichnungsfähig sind, die wiedergeben, wie sehr ich mich darüber aufrege. Ja, es ist ich sag mal, ein Gebiet, in dem man noch mit einer gewissen Wildwester-Mentalität von den Firmen drangehen kann, weil es nicht geregelt ist ordentlich. Ja, es liegt letztendlich daran, dass das Bergbaurecht schon recht alt ist und in einer Zeit entwickelt wurde, als wir nur in Anführungsstrichen den Steinkohlebergbau kannten, an sowas wie unkonventionelle Erdgasförderung, wie Fracking ja auch ganz gerne umschrieben wird, dachte man damals einfach noch nicht, auch nicht an die Folgekosten, die das auslösen kann. Und auch deswegen eine Novellierung des Bergbaurechts ist extrem wichtig, was wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, das ist, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wann die letzte Aktualisierung da war, aber das ist noch wirklich aus der Zeit, wo das Ruhrgebiet wirklich noch der Pott war und wo sich über sowas keiner Gedanken gemacht hat. Richtig, ganz genau. Das ist aber auch noch aus einer Zeit, als es für die Betreiber, sprich für die Zechen selbstverständlich war, für die Schäden, die sie anrichten, auch aufzukommen. Das kann ich aus eigener Erfahrung einfach nur sagen, dass das damals kein Problem war, bei Schäden an den Gebäuden Geld von der entsprechenden Versicherung zu bekommen. Ja, was jetzt auch sag mal, mit der Abwicklung des Bergbaus in Nordrhein-Westfalen noch weitergetrieben wird. Ja, das ist richtig. Gut, aber jetzt mal anders weitergefragt. Gehen wir zurück zum Frecken, bevor wir abschweifen. ich erinnere mich jetzt daran, dass der Peter Altmaier da gestanden hat und gesagt hat, wir haben ein Memorandum gehabt und wir haben da mal drüber nachgedacht und so toll ist das ja doch nicht, aber wir wollen das grundsätzlich machen, aber so eine strenge Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden. Was kann man denn von solchen Aussagen von Herrn Altmaier halten? Ganz ehrlich, meines Erachtens überhaupt nichts. Das ist für mich einfach nur reiner Populismus. Er hat überhaupt keine klaren Aussagen gemacht, wie er sich das vorstellt, wie speziell die Entsorgung der Fracking-Flüssigkeiten geregelt werden soll, wer das kontrollieren soll. Für mich ist das einfach purer Populismus gewesen, jetzt gerade in der beginnenden Wahlkampfzeit, um die Leute zu beruhigen und um ein Thema vom Tisch zu kriegen, was ihm selber überhaupt nicht genehm ist. Meine persönliche Meinung. Und nein, ich hätte kein Problem damit, ihm das auch direkt ins Gesicht zu sagen. Ja, ich würde, ja, wie du sagst, ich würde sogar einen Schritt weitergeben. Das ist Wählerverarsche. Das ist eine angekündigte Wählerverarsche. Leute da draußen, selbst wenn ihr uns nicht wählt, wenn CDU weiter an der Macht wird, ich wette mit euch, nach der Bundestagswahl wird da nicht mehr drüber geredet, es wird einfach gefrackt. Ja, das kennen wir doch irgendwo her, und das wäre ja nicht das erste Mal. Ja. Wie war das mit dem Steuerloch nach der Wahl von Helmut Kohl damals und der Aussage, die Steuern werden nicht erhöht und was war? Ist egal, komm. Ich glaube denen das nicht. Das ist auch Nee, meine ich persönliche auch Meinung. nicht. Nein, ich auch nicht. Und noch ein weiteres Beispiel, dass die Entscheidung über die Renten etc. werden wir nach der Bundestagswahl treffen. Wie du schon sagtest, es ist pure Verarsche. Die halten die Leute wirklich für dumm. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, da dem Bürger auch die Augen zu öffnen. Das war ja letztendlich doch der Grund, warum wir das hier heute Abend machen, einfach nur um ein paar Grundsatzinformationen zusammenzustellen, die sich dann jeder anhören kann, damit er auch weiß, was er argumentieren kann am Infostand, weil die Leute werden einfach nur sagen, ja, aber die Energiepreise können noch sinken dadurch, was ja eigentlich auch Blödsinn ist. Ja, weil es einfach durch die Ewigkeitskosten wieder aufgefressen wird. Richtig, das ist das eine. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben ja unsere Energiewende. Ich finde es gut, ich finde es richtig, dass wir auf regenerative Energien setzen, erklären, warum wir jetzt auf so ein Verfahren wie Fracking setzen sollen, was definitiv nicht regenerativ ist, ganz im Gegenteil, was ein wunderbarer fossiler Brennstoff ist, kann mir auch keiner auf Nachfrage. Das Bundesumweltamt tut es jedenfalls nicht. Ich habe mal nachgefragt. Ja, da habe ich gar keine Antwort drauf gekriegt. Ich habe aber ehrlicherweise auch nicht damit gerechnet. Ja, aber auch die Situation kennen wir ja aus der Sache mit, wenn ich ganz kurz abschweifen darf, mit den Kommunalfinanzdaten. Als die Piraten noch nicht im Landtag waren und wir nachgefragt haben, bei AltNRW sind wir hingehalten worden und kaum waren wir im Landtag, konnten wir da die Daten befreien und als Open Government Daten bereitstellen. Also Ganz genau. ich denke, da an diesen Mauern, an diesen dicken Brettern sich abzuarbeiten, wird erst wirklich von Erfolg gekrönt, sollten wir die Gunst der Wähler im September gewinnen. Weil dann können wir da ganz anders herangehen und auch ganz anders arbeiten, um da, ich sag mal, auch Transparenz herzustellen. Ist auch in dem Fall ganz, ganz wichtig, weil ich denke, dass viele wirklich da stehen würden. Wie? Was? In meiner Umgebung? Nee, bitte nicht. Ja, das Peter-Prinzip. Ja, ganz genau. Ja, ich sag mal zur Energiewende insgesamt. Also ich finde das systematisch. Man sagt, Energiewende soll gemacht werden und vor zwei, ne, nee, letztes Jahr Fukushima, danach dieses ange, ange, ange, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Fukushima? Ja. Das war vor 2 Jahren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mein Egal, auf Mann jeden Fall. nickt. Wunderbar. Das kommt doch, wenn man sich auf Fracking konzentriert. Richtig. Da wurde die Energiewende dann plötzlich auch von der CDU vorangetrieben und, ne, und wenn man sich jetzt so die letzten Monate anguckt, die Strompreise werden plötzlich teurer. Plötzlich wird darüber geredet, Riesenleitungen zu verlegen und diese ganzen, da wird nicht nach vorne gestellt, was man damit erreichen kann, sondern diese ganzen negativen Dinge werden nach vorne gestellt. Und dann gibt es plötzlich Fracking, womit man dann billige Energie, ne, billig in Anführungsstrichen, ne, aus deren Argumentation kriegen kann. Die haben sich dieses Thema angenommen und machen es jetzt hintenrum kaputt. Ja, ganz genau. Ich bin, wie gesagt, durchaus jemand, der der Energiewende mehr als positiv gegenübersteht. Ich denke, das geht den meisten so. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass von vornherein diese Kosten, die damit einhergehen, verschleiert werden. Wenn ich da jetzt mal ein etwas älteres Beispiel heranziehen darf, dass die Wiedervereinigung uns Geld kostet, das war jedem klar denkenden Menschen damals klar. Genauso muss auch jedem klar sein, dass eine Energiewende nicht für null zu haben ist. Aber jetzt haben wir halt Bundestagswahlkampf, wir haben mehrere Wahlen vor der Brust und jetzt auf mal, oh, Strom wird teurer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und jetzt müssen wir was tun und ja, um die Preise jetzt kurzfristig erstmal runterzudrücken, werden dann auch solche völlig umweltschädlichen und völlig rückwärtsgerichteten Techniken wieder gefördert. Nee, vor allem am Bewusstsein des Bürgers vorbei. Wenn ihnen wirklich was dran läge, am mündigen Bürger und dass der Bürger auch weiß, was passiert in seiner Umgebung, dann wird es darüber einen Bürgerentscheid geben und sie würden sich das anschauen. Was wollen die Leute? Sind sie damit einverstanden oder nicht? Und die Leute vorher richtig aufklären und nicht so einen Beschiss machen, wie sie es jetzt im Moment tun. Ja, genau, mehr Transparenz herstellen. Richtig. Es ist Gut, doch wir haben schön, jetzt. dass ich, entschuldige. Nee, mach. Ich wollte nur sagen, es ist doch schön, dass ich eigentlich, oder eigentlich ist es traurig, dass sich jedes Thema immer wieder auf diesen Punkt runterbrechen lässt, dass wir mehr Transparenz brauchen in allen Bereichen. Genau, und ich finde eigentlich, ist es auch ein relativ schönes Schlusswort. Wir haben mit 20 Minuten darüber gesprochen. Ich denke, wir haben alle wichtigen Punkte behandelt, oder meinst du, wir haben was vergessen? Nein, ich denke nicht, dass wir was vergessen haben. Nur eins noch, wenn jemand kurzfristig Fragen zu dem Thema hat, kann er sich auch gerne direkt einmal ganz kurz an mich wenden. Das ist meine Mailadresse, ist die claudia.hagenschulte@piratenpartei-nrw oder einfach an kontakt@piratenpartei-nrw. Das landet dann auch bei mir. Gut, also wir haben mit diesem Podcast jetzt dazu beigetragen, dass das verbreitet wird. Die Piraten, die uns zuhören, seid Multiplikatoren dafür an den Infoständen und erzählt den Leuten wirklich, was da gerade abläuft. Also das ist flächendeckend in Nordrhein-Westfalen, wird da gerade Untersuchungen gemacht und das soll flächendeckend umgesetzt werden, wo es denn Schiefergas vorhanden ist. Richtig, ja, Claudia, genau. Vielen, vielen Dank. Ich habe dir zu danken, Bernd, und schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.